Erster hört zu, meine Söhne, auf die Lehre eures Vaters, damit ihr Weisheit lernt. Zweiter, ich gebe euch gute Lehre, deshalb sollt ihr meine Anweisungen nicht vergessen. Dritter, als ich noch ein junger und besonderer Sohn meines Vaters war und meine Mutter sich um mich kümmerte, vierter lehrte er mich und sagte, behalte meine Worte in deinem Herzen und halte meine Gebote, damit du lebst. Fünfter, erwerbt Weisheit und Einsicht. Vergesst nicht, was ich sage, und weicht nicht davon ab. Sechster, vergesst die Weisheit nicht, denn sie wird euch schützen, liebt sie, damit sie euch bewahrt. Siebter, das Wichtigste ist, Weisheit zu erwerben, gib alles, was du hast, um Einsicht zu bekommen. Achter, schätze die Weisheit hoch ein, denn sie wird dir Ansehen geben, sie wird dich ehren, wenn du sie annimmst. Neunter, sie wird dir Ehre und Schönheit geben, wie ein schöner Kranz oder eine prächtige Krone. Zehnter, höre, mein Sohn, und folge meinen Worten, damit du lange lebst. Elfter, ich lehre dich den Weg der Weisheit und zeige dir, wie du auf dem richtigen Weg gehen kannst. Zwölfter, wenn du gehst, wirst du frei sein, und wenn du läufst, wirst du nicht stolpern. Dreizehnten, halte an der Lehre fest und gib sie nicht auf, behalte sie, denn sie ist dein Leben. Vierzehnter, geh nicht den Weg der Menschen, die Böses tun, und folge nicht ihrem Pfad. Fünfzehnter, meide diesen Weg, betritt ihn nicht, dreh dich um und geh weiter. Sechzehnter, denn sie können nicht schlafen, wenn sie kein Unrecht getan haben, sie finden keine Ruhe, bevor sie nicht jemandem geschadet haben. Siebzehnter, sie leben von Bosheit und Gewalt, als ob es ihr Essen und Trinken wäre. Achtzehnter, der Weg der Gerechten ist wie das helle Morgenlicht, das immer heller wird, bis der Tag vollkommen ist. Neunzehnter, der Weg der Gottlosen ist wie die dunkle Nacht, sie wissen nicht, was sie stolpern lässt. Zwanzigster, mein Sohn, achte auf meine Worte und höre genau zu. 21. Vergiss meine Worte nicht, sondern behalte sie immer vor Augen und tief in deinem Herzen. 22. Denn diese Worte geben denen Leben, die sie annehmen, und bringen ihrem ganzen Körper Gesundheit. 23. Beschütze dein Herz mehr als alles andere, denn es ist die Quelle deines Lebens. 24. Sprich keine Lügen und halte böse Worte von dir fern. 25. Schau immer geradeaus und richte deinen Blick nach vorne. 26. Achte darauf, dass deine Schritte sicher sind und alle deine Wege klar und fest sind. 27. Weiche nicht vom richtigen Weg ab, weder nach rechts noch nach links, sondern bleib fern vom Bösen.